erst dann«, schloss sie zuletzt, »bist du wahrhaftig frei. Frei von allem, was dich beengt, und frei zu tun, was du willst. Und wolltest du nicht deinen wahren Willen finden? Das ist er.« Noch am gleichen Morgen wurde das Zeltlager abgebrochen und der vieltausendköpfige Zug, angeführt von Bastian und Xayide in der Korallensänfte, machte sich auf den Weg zum Elfenbeinturm. Eine schier endlose Kolonne zog über die verschlungenen Wege des Labyrinths, und als deren Spitze gegen Abend den Elfenbeinturm erreichte, hatten die letzten Nachzügler gerade erst die äußere Grenze des Blumengartens überschritten. Der Empfang, der Bastian bereitet wurde, war so festlich, wie er es sich nur wünschen konnte. Alles, was zum Hofstaat der kindlichen Kaiserin gehörte, war auf den Beinen. Gefolgt von Xayide und allen Würdenträgern der Stadt stieg Bastian schließlich die schneeweißen Stufen der breiten Treppe empor, die in jenen Pavillon führte, der die Spitze des riesigen Turmes bildete und der die Gestalt einer Magnolienblüte hatte. Doch zeigte es sich, dass die Blüte geschlossen war und dass das letzte Stück Wegs, das zu ihr emporführte, so glatt und steil war, dass niemand hinaufkommen konnte. Doch Bastian war nicht gesonnen, sich jetzt noch auf seinem Weg aufhalten zu lassen. »Ruft Handwerker herbei! Sie sollen mir Stufen in die glatte Oberfläche schlagen oder eine Leiter bauen oder sich irgendetwas anderes ausdenken, denn ich wünsche, dort oben meinen Wohnsitz zu nehmen.« »Herr«, wagte einer der ältesten Ratgeber einzuwenden, »dort oben wohnt unsere goldäugige Gebieterin der Wünsche, wenn sie bei uns ist. Tut, was ich euch befehle«, herrschte Bastian ihn an. Die Würdenträger wurden bleich und wichen vor ihm zurück, aber sie gehorchten. Handwerker wurden herbeigeholt, die mit schweren Hämmern und Meißeln ans Werk gingen, aber so sehr sie sich auch abplagten, es gelang ihnen nicht, auch nur das kleinste Stück aus dem Berggipfel herauszuschlagen. Die Meißel sprangen ihnen aus den Händen, und nicht einmal ein Kratzer blieb in der glatten Oberfläche zurück. »Erfindet irgendetwas anderes«, sagte Bastian und wandte sich unwillig ab, »denn ich will dort hinauf. Aber denkt daran, dass meine Geduld bald zu Ende sein könnte.« Dann ging er zurück und ergriff vorerst einmal mit seinem Hofstaat, zu dem vor allem Xayide, die drei Herren Hüsbald, Hygrion und Hydorn sowie Iloan gehörten, von den übrigen Räumen des Palastbezirkes Besitz. Noch in der gleichen Nacht berief er alle Würdenträger, Minister und Ratgeber, die bisher Mondenkind gedient hatten, zu einer Versammlung ein, die in jenem großen Rundsaal stattfand, wo einst der Ärztekongress getagt hatte. Er verkündete ihnen, dass die goldäugige Gebieterin ihm, Bastian Balthasar Bux, alle Macht über das unendliche phantasische Reich hinterlassen habe und dass er von nun an ihre Stelle einnehme. Er forderte sie auf, vollständig Unterwerfung unter seinen Willen zu geloben. »Auch und gerade dann, wenn meine Entscheidungen für euch bisweilen unbegreiflich sein sollten, denn ich bin nicht euresgleichen.« Dann setzte er fest, dass er sich genau 77 Tage später selbst zum kindlichen Kaiser von Phantasien krönen wolle.